Ein Betrunkener tastet sich nachts auf die Straße alle Autodächer ab. Er lallt, wo ist denn mein Auto? Wo ist es denn? Fragt ihr ein Passant. Sie suchen ihr Auto? Na, so werden sie wohl nie finden, das Auto. Meint der Betrunkene, denkst du, Mann, ich hab nämlich oben dein Einbau... Nochmal. Meint der Betrunkene, denkst du, Mann, ich hab nämlich oben ein Blaulicht dran. Hix? Jo, danke, Selbstjustiz. War ein Licht, richtig lustiger Bezieher wieder. Das war live vor Ort per Telefon unser Zuhörerwitz des Tages. Auf Wiederhören, euer lieber Lesenstunde vor Leser. Tschüss.